Zum ersten Male nannte er mich bei meinem Vornamen Karl und hat mich auch in Zukunft nie anders als mit Charlie angesprochen. Das Begräbnis von Inchuchuna und Cho-Chi ist mir mit allen Einzelheiten im Gedächtnis geblieben. Ich möchte es euch doch kurz beschreiben, um euch zu zeigen, wie damals im Westen eine so feierliche Handlung wie die Bestattung eines großen Häuptlings und einer Indianerprinzessin vor sich ging. Inchuchunas Leiche wurde auf sein Pferd gebunden, worauf man um beide Erde häufte, bis sich das Tier nicht mehr bewegen konnte. Dann bekam es eine Kugel in den Kopf. Der Erdhaufen wurde erhöht, bis er den Reiter bedeckte und zum Schluss rundum mit mehreren Steinschichten bis zur Spitze überkleidet. Man hatte dem Toten auch seine Medizin und seine Waffen mitgegeben, die Silberbüchse ausgenommen, die Winnetou als Erbstück für sich behielt. Und Cho-Chi bekam auf meinen Wunsch ein anderes Grab. Ich wollte sie nicht so unmittelbar mit Erde verschüttet wissen. Wir richteten sie am Stamm eines Baumes in sitzender Stellung auf und fügten dann um sie herum Steine zu einer festen, hohlen Pyramide zusammen, aus deren Spitze der Gipfel des Baumes ragte. Ich bin später einige Male mit Winnetou am Nugget-Ziel gewesen, um die Gräber zu besuchen. Wir haben sie immer unverletzt gefunden. Nach dem Begräbnis verschloss Winnetou seinen Schmerz streng in seinem Innern. Jetzt war er wieder der Anführer seiner Krieger und sofort gab er seine Anweisungen für den Empfang der feindlichen Kiowas. Meine Krieger mögen sich zum Aufbruch bereit machen und die Pferde aus dem Tal heraufbringen. Warum erteilt mein Bruder diese Weisung? Das Gelände ist so schwierig, dass es sehr viel Mühe machen wird, die Tiere herzubringen. Es muss dennoch geschehen, Charlie, weil ich die Kiowas dadurch überlisten will. Sie haben sich des Mörders angenommen und werden alle sterben müssen. Alle! Mein lieber Bruder Winnetou, wir sind allein. Es kann uns niemand hören. So lass mich etwas zu bedenken geben. Allerdings sind die Kiowas unsere Feinde. Sie tragen aber nicht die Schuld am Tode Inchuchunas und deiner Schwester. Es tut mir leid, zu hören, dass Winnetou in den Fehler verfallen will, der die Ursache zum Untergang aller roten Stämme ist. Welchen Fehler meint Old Shatterhand? Dass sich die Roten gegenseitig zerfleischen, anstatt einander gegen den gemeinsamen Feind ihrer Rasse beizustehen. Du bist nicht irgendein Indianer. Der große Geist hat dir Gaben verliehen, die auch unter den Weißen nur selten einer besitzt. Und darum möchte ich, dass du anders denkst als jeder andere rote Mann. Du musst einsehen, dass es ein fortgesetzter Selbstmord ist, den der rote Mann begeht. Bedenke, dass die Kiowas Söhne deiner Rasse sind. Mein Bruder Charlie ist ein aufrichtiger Freund aller roten Männer. Ich werde tun, was er wünscht. Ich will die Kiowas gefangen nehmen, sie aber dann wieder freigeben und nur den Mörder Center festhalten. Wir müssen sie in eine Falle locken, wo sie sich nicht wehren können. Hier in der Nähe gibt es eine enge Felsenschlucht, die zu beiden Seiten steile, unersteigbare Wände hat. Da hinein müssen wir sie locken und vor und hinter ihnen diese Falle schließen. So wird uns keiner entgehen. Und sie müssen sich kampflos ergeben. Ich danke dir. Mein Bruder Winnetou hat für ein gutes Wort ein offenes Herz. Vielleicht denkt er in einer anderen Angelegenheit jetzt ebenso mild. Was meint mein Bruder Charlie? Du wolltest allen Weißen Rache schwören. Und ich bat dich darum, damit bis nach dem Begräbnis zu warten. Darf ich erfahren, was du nun beschlossen hast? Winnetou war zu vermessen im Schmerz um seine beiden Toten. Sollte es wirklich einem roten Häuptling gelingen, die Krieger aller Stämme unter sich zu vereinigen, so wäre dazu ein ganzes Menschenleben nötig. Und dennoch würde der Kampf der Roten gegen die Weißen unglücklich enden für die Söhne dieses Landes. Die Weißen sind uns in allem überlegen. Es freut mich, dass mein Bruder zu dieser Einsicht gekommen ist. Sie ist die richtige. Ein solcher Kampf würde euren Untergang nur beschleunigen. Winnetou weiß es. So wird sich der Häuptling der Apachen damit begnügen, den Mörder Senta zu bestrafen. Noch sind die Kiowas nicht in unserer Nähe, aber sie werden heute noch kommen. Woher will mein Bruder wissen, dass sie noch nicht in unserer Nähe sind? Sieht Old Shatterhand diesen einzelnen Baum dort auf der Bergkuppe? Von seiner Spitze aus kann man die Prärie bis an den Horizont überblicken. Winnetou hat einen Krieger mit den Augen eines Falken dort hinaufgeschickt. Er meldet uns die Ankunft der Kiowas rechtzeitig. Unsere Heimkehr hätte uns nach Süden geführt. Nun tue ich aber, als wäre ich nordwärts gegangen und locke sie hinter mir her. Sie werden einen Späher senden, den wir unbehelligt zu ihnen zurücklassen. Seinetwegen habe ich den Befehl gegeben, die Pferde heraufzubringen. Jetzt verstehe ich deinen Plan. Die Kiowas werden dadurch hierher geführt und werden uns von hier aus nordwärts nachreiten. Ja, sie folgen unserer Spur und geraten so in diese Felsspalte, in der wir sie fangen können. Wir reiten alle durch die Schlucht hindurch. Dann reitet mein Bruder Charlie mit seinen Gefährten und der Hälfte meiner Apachen auf einem Umweg zurück, lässt die Kiowas in die Falle hinein und verriegelt hinter ihnen den Ausgang.